Patriots. Habt ihr noch Lust? Nochmal. Habt ihr noch Lust? Prost, ihr Säcke! So, jetzt wünsche ich mir den Sänger von den Krawallbrüdern auf die Bühne. Komm, wir klatschen jetzt alle. Pascal, Pascal! So, jetzt kommt ein kleines Coverstück, das keiner von uns kann. Naja. Ich spiel's trotzdem. Also, vielleicht kennt der eine oder andere das Lied. War auf dem Walzwerk-Sampler, Wochenende und Schlägerei. Es ist wieder mal vorbei. Wo ist vor dir auf allerhöchster Zeit? Wir gehen in die mein Leben lang. Und mein Blatt, die Leichter, nur Fettchen, mit einer größten Zeit. Ganz am Anfang wollte ich nicht hier. Die Guten hier, die Schlechten sind uns alle irgendwann dabei genug. Darum müssen wir doch rein hier. Wir bleiben von der Länge hier. Und nennen die Schlechten erst von uns zu. Zunächst sieht's ganz gut aus, so leider habt ihr uns ersetzt. Wie dein Leben dann mit Glück und was nicht mal besetzt. Und auch die Kommen der Prüfer ist nicht mehr der Richtigkeit. In der Kleinstur noch drüber hier gefallen. Wow, machen es eine Schlägerei, wir trinken ihn und sind dabei. Wow, wow, wow, wow. Machen es eine Schlägerei, wir trinken ihn und sind dabei. Wow, wow, wow, wow. Mögen deine Wuchten voll und die sind auch ganz schön nach. Verwandlung ist nicht ein Willen, war wirklich wunderbar. Wenn der Land vorbei ist, ist uns doch gegen den Feind. Und plötzlich ist auch alles wieder klar. Wow, machen es eine Schlägerei, wir trinken ihn und sind dabei. Wow, wow, wow. Machen es eine Schlägerei, wir trinken ihn und sind dabei. Und für uns ist das schon klar, neue Woche, neue Bach. Ich denk von Ende wieder richtig los. Kremmen leicht neu ist mir, dann wir uns schon feiern hier. Und dann wird's wieder alles, wie es war. Wow, Wochenende Schlägerei, wir trinken ihn und sind dabei. Wochenende Schlägerei, wir trinken ihn und sind dabei. Wow, wow, wow, wow. Wochenende Schlägerei, wir trinken ihn und sind dabei. Wow, wow, wow, wow. Wochenende und Schlägerei, wir trinken viel und sind dabei. Wow, wow, wow, wow. Okay, Berliner Weiß hier. Applaus bitte. Aus dem Teil.